nicht vor. Mein Herz möchte dieses, mein Verstand möchte das. Und mein Herz sagt, tu doch das, dann wirst du glücklich sein. Und mein Verstand sagt dazu immer wieder, nein. Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht möchte ich diese, vielleicht möchte ich das. Ich weiß, mir eins von beiden muss ich mich entscheiden. Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht was. Ich weiß nur noch nicht was.